Zitat voll. Und wenn das der Preis des Lebens ist, will ich ihn gern bezahlen. Siehst du sie marschieren, ferngesteuert woher? In einem schicken Anzug, ich bin ein Arschloch auf der Stirn. Den Charakter hat man schon mit Kindesbeinen abgelegt, schon immer angepasst und jede Handlung überlegt. Die Seele hat man ihr von Anfang an kassiert, der eigene Wille manipuliert. So wurde dir noch nie ein Traum zerstört. Du weißt, wie man immer dazu gehört. Wer immer dich wird, niemals stolpern. Nur wer aufrecht steht, hat Fall. Und wenn das der Preis des Lebens ist, will ich ihn gern bezahlen. Wer immer dich wird, niemals stolpern. Nur wer aufrecht steht, hat Fall. Und wenn das der Preis des Lebens ist, will ich ihn gern bezahlen. Es ist zwar schon nachher, doch es hat dich geprägt. Auf der Seite der Gewinner, ganz egal wie hart das Schicksal schlägt. Dein Geld ist halt nicht alles, doch es hält dich still. Wenn man verlernt hat zu träumen, weiß man nicht mehr, was man will. Dein Wahlspruch war schon immer nur das, was andere wollten. Mach bloß nie das Maul auf, sonst wird man gescholten. So passt du dich an, gibst dein Leben aus der Hand. Jetzt gehörst du dazu, war der Preis dein Verstand?